Hey, hey. Ja, ich hab dich jetzt sehr laut hier im Raum. Spiel mal weiter. Es klingt gut. Thank you. Okay. Klingt sehr gut. Aber es klingt nicht richtig quantisiert. Also dieser Quantisierer von dem Franzosen One Steve Sylvain, der ist irgendwie noch besser. Denn ich guck mal auch mal, ob ich den finde. Dann kann ich dir den mal schicken. Vielen Dank. Wir werden da mal zusammen drauf gucken. Alles Gute, ich muss weiter. Bis dann.